Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 27 mit Dorothy Ashby, Ray Rapper und John Coltrane, Dayford Bailey, John Lee Sonny Boy Williamson, Little Walter Jacobs, Augustus Pablo, The Rizzillos, den im Oktober 2022 verstorbenen Jerry Lee Lewis, Big Maybell, Roy Hall, Harold Bradley, Scotty Anderson und Valdir Acevedo. Brasilianer Valdir Acevedo spielte mehrere Instrumente, Saiteninstrumente hauptsächlich, war aber vor allem bekannt als der beste Cavaquinho-Spieler Brasiliens. Das Cavaquinho ist eine Art kleine vierseitige Gitarre, die auf einen offenen Akkord, entweder G-Dur oder in der moderneren Variante G6 gestimmt ist. Das Saiteninstrument stammte ursprünglich aus Portugal, wurde in Brasilien aber im Choro, eine Instrumentalmusik als brasilianische Instrumentalmusik, als Soloinstrument verwendet und in der Samba eher als Harmonieinstrument. Valdir Acevedo veröffentlichte über 70 Schallplatten und so unbekannt der Name hier in Deutschland sein mag, so bekannt ist er doch in Brasilien. Thank you. Harfe ist zwar nicht ganz so exotisch im Jazz wie die Cavaquinho oder das Cavaquinho in Deutschland, aber es ist dennoch relativ selten. Dorothy Ashby war eine der wenigen und deshalb auch herausragenden Jazzharfinisten. Sie wurde 1932 in Detroit geboren, veröffentlichte etliche Aufnahmen als Lieder und als Begleitmusikerin seit den 1950er Jahren und hatte in den 60er Jahren sogar eine eigene Radiosendung. Ende der 60er Jahre ging sie dann nach Kalifornien, wo sie hauptsächlich als Studiomusikerin arbeitete, unter anderem für Diana Ross, Dionne Warwick, Bill Withers, Earth, Wind & Fire und Stevie Wonder. Der eben gespielte Titel hieß Porky. Für seine Version des französischen Titels Sous les ciels de Paris konnte Red Rapper in den 50er Jahren einen sehr prominenten Saxophonisten gewinnen. Es spielte kein geringerer als John Coltrane. Das Chanson wurde ursprünglich für einen gleichnamigen Film aus dem Jahre 1951 geschrieben, wird eher mit Sängerinnen wie Juliette Gréco oder Edith Piaf in Verbindung gebracht, als mit Jazz und schon gar nicht mit Ray Draper, der die Tuba spielte. Thank you. Thank you. Im Gegensatz zur Harfe oder zur Tuba ist die Mundharmonika ein weit verbreitetes Instrument. Kein Wunder, es ist relativ oder es war relativ preiswert und ist darüber hinaus leicht zu transportieren. Das ist bei der Harfe und bei der Tuba ja nicht ganz so. In der Rock- und Popmusik findet sie auch gerne Verwendung, der Country-Musik und anderer Folklore so und so. Drei Beispiele, eins aus den 20er Jahren, eins aus den 30er und das letzte, das dritte Stück von Little Walter aus den 50er Jahren. Dayford Bailey, Up Country Blues. Danach John Lee Williamson, der Original Sonny Boy mit Black Gal, gefolgt von Little Walter, It's Too Late Brother, letzterer Titel aufgenommen für das Chess-Label in Chicago, auf dem Little Walter Jacobs übrigens auch den Titel Black Girl Blues aufgenommen hatte, allerdings unter einem anderen Titel, nämlich I Can't Hold Out Much Longer. I'm just as crazy as I knows I'm wild about you, black gal. You ought to be a fool about me. Well, now look at you, black gal. Black gal, you ought to be ashamed. Where does my baby brother know you, black gal? And he's scared to call your name. And my brother says, wild about you, black gal. He's just as crazy as he can be. My brother said, wild about you, black gal. You ought to be a fool about me. Well, now here's my picture, black gal. I want you to keep it in your frame. Now when Sonny Boy dead's gone, you be looking at Sonny Boy dead the same. And Lord knows I'll be worried about you, black gal. I'll be as crazy as I can be. Now I'll be thinking about you, black gal. I hope you be kind of worried about me. Melodica wie auch die Mundharmonika teilen ein ähnliches Schicksal. Das sind Instrumente, die von Unkundigen als Spielzeug oder Kinderinstrumente angesehen werden, dass dem nicht so sein muss, hören wir von Augustus Pablo in Dub Organizer, aufgenommen in den frühen 1970er Jahren. Thank you. folks treating me wrong. I'm a love old Jerry all night long, all right. See the woman got the diamond ring. She knows how to shake that thing, all right. Hey, hey, oh, oh, oh, all right. I'm gonna take it, mama, go on and take it, boy. I got the thing, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, oh. Now, baby, you don't do right. you can shake it one time for me. When the hell I have to come on over, baby, pull out a shaking going on. Easy now, let's get it down real low one time now. Yeah. Oh, yeah. I ain't faking, baby. I got a whole lot of shaking going on. Now let's ease it on down a little bit more. Yeah. Now all you gotta do, honey, is stand it in one little spot. And then I want you to wiggle it around a little bit. That's when you got something. And I'd like to see, baby, if you ain't got something by the end, you ain't gonna get nothing, I guarantee you. I ain't faking. No. I want you to shake. You better shake now. You better shake it, baby. Woo! Yeah, yeah. I let the go one time. Shake, baby, shake. Shake, don't let it break. 1977 nahm die schottische Punkband The Rizzillos Flying Saucer Attack auf. Deutliche Rock'n'Roll-Wurzeln sind erkennbar. Bei genauerer Betrachtung war es ja auch noch gar nicht so lange her, dass zum Beispiel Jerry Lee Lewis 1964 im Star Club auftrat und dort diese beiden Titel, die wir eben gehört haben, aufgenommen haben soll, was allerdings genauso stimmt wie die Annahme, dass die Nashville Teens aus Nashville kommen. Nein, die Nashville Teens kamen aus England und die Aufnahmen, die wir hörten, wurden nicht im Star Club und nicht in Hamburg gemacht, sondern in Berlin in der Deutschlandhalle. Allerdings, nicht mal 20 Jahre nach dem Krieg, sah Deutschland, Halle und Berlin weit weniger attraktiv für unsere Nachbarländer aus als Star Club und Hamburg. Da diese Platte ausschließlich in Europa erscheinen sollte und dann noch unter dem Label Star Club oder Star Club, macht es natürlich Sinn, die Aufnahmen dort angeblich stattfinden zu lassen. Sherry Lee Lewis and the Nashville Teens live in Germany. What I Say von Ray Charles, ursprünglich aufgenommen, und Whole Lotta Shakin' Goin' On. Letzterer Titel folgt gleich noch zweimal. Und wenn man mich fragen würde, wie unterscheiden sich Rock'n'Roll der 50er Jahre, Rhythm and Blues der 50er Jahre und Rockabilly der 50er Jahre, dann würde ich vorschlagen, hör dir doch einfach mal die drei Titel an. Jerry Lee Lewis, Big Mabel Smith und Roy Hall, dann sagt das wahrscheinlich mehr aus als eine mehrseitige musikwissenschaftliche Abhandlung. 21 drums on a whole bass horn and somebody beating on a ding dong. Going on. cake and pie on the plate, making it shake. Drums and old bass horn, somebody beating on a ding dong. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Come on over, baby, baby, you can't go wrong. There ain't no faking, whole lot of shaking going on. Abschluss zwei Gitarristen, die eher aus der Country-Szene kommen. Harold Bradley spielt Tenderly, Scotty Anderson Sweet Sue. Ersterer wird als eine Studiomusiker-Legende angesehen. Er spielte zum Beispiel auf Bebopalula von Gene Vincent, I'm Sorry von Brenda Lee, Only the Lonely von Roy Orbison. Scotty Anderson, der jüngere von beiden, wird von vielen als Nachfolger von vom früh verstorbenen Danny Gatton angesehen. Frank Matthias vom Framatz Musikalischen Fundbüro sagt auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.